Die nachfolgende Sendung ist weit davon entfernt, ernst genommen werden zu wollen. Wir distanzieren uns aufs Äußerste und möchten nichts mit dieser vulgären Ausstrahlung zu tun haben. Sollte sich trotzdem jemand durch diesen abstoßenden Beitrag beleidigt fühlen, finden wir das umso lustiger. Bezeichnet DJ Trash-Flegel. The following broadcast is far from wanting to be taken seriously. We distance ourselves to the utmost and do not want to have anything to do with this vulgar charisma. Should someone still feel offended by this repugnant contribution, we find it all the more fun. Significant DJ Trash fail. Alter, geht's jetzt endlich einmal los? Ich weiß nicht. Erst drauf da einmal, ha? Jetzt hab ich da eingeschalten. Keine Ahnung, was da kommt. Was ist das? Hörst, was ist da los? Jetzt endlich das? Geht schon los? Ist das das? Hallo? Hallo? Sieht man wieder schon im Radio? Warte dann da. Ist es das? Was ist das? Wann geht's los? Ich meine, das ist einmal die Frage. Wann geht es wirklich los? Ist das schon was? Ja. Ich meine, jetzt hat es schon Zeit, ein bisschen. Ja, wirklich? Und wir haben keine Zeit, Alter. Was soll das? Ja, ja. Geht das schon los? Wahnsinn. Wie lange sollen wir da warten? Wie lange? Das ist... Ja, Alter, ich will nicht mehr warten. Ich halte das nicht mehr aus. Aha. Das gibt's nicht. Moment. Ah, das ist es. Ja, da was? Kommt was? Ist das? Aha. Ist das das? Alter, das ist das! Wow! Wow! Umbruch, ist das? Was ist das? Wow! Volle Energie rein. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, es geht los. Ja, yeah. Es geht los, ja, es geht los, endlich, es geht los. Genossinnen und Genossinnen, das ist eine unpolitische Sendung, Freivon Politik. Fake, a lot of fake. By the way, not everybody is fake. I'm not finished fake. I can just fake. Never underestimate fake news, fake news, fake. We don't want news. Fake. Carl Sagan is an astronomer who has looked up and wondered ever since he was a child. That humans are separate from the rest of nature. There are no other planets beyond those in our own solar system. Planets are an ordinary, probably inevitable accompaniment of star formation. Even if there are an enormous number of planets, only ours has life and intelligence. We have found nothing definitive, unambiguous evidence for extraterrestrial life. We still are battling, at least in the United States. He has wanted to visit the planet since then. Now he has a vision of our future in space. Das Thema lautet die Natur. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen sich darunter etwas vorstellen kann. Umweltschützen im Alltag, wie geht das richtig? In einem Betonbunker im Pazifik wird 85.000 Kubikmeter nuklearer Abfall gelagert und der ist hochradioaktiv. Darunter unter anderem auch eine der giftigsten Substanzen der Welt, Plutonium-239. Der Klimawandel könnte dazu führen, dass radioaktive Stoffe in den Pazifik gelangt. Macht ihr keine Sorgen um die beängstigende Welle. Mr. President, the conclusions we have reached are disturbing. Sie redeten vom Weltkrieg und waren schon mittendrin. Sie machten den Umweltkrieg mit Kanonen aus Blei und Phosphaten und Stickoxiden, mit chemischen Atombomben von Gigatonnen-Sprengkraft. Und ihre ganz normalen Sehnsüchte, ja ihre elementarsten Bedürfnisse, waren in Gefahr, zu unerfüllbaren Träumen pulverisiert zu werden. And you're without parallel in the history of mankind. Yeah. gas mask from the Environment Emergency Box in your medicine cupboard. To ensure proper breathing protection, please follow the instructions for use, and do not remove the gas mask until the all clear has sounded. Further reports will follow shortly from the Environment Alarm Service. The Environment Alarm Service. Ich wünsche mir ein Haus in Grün. Mit vielen bunten Blumen wünsche ich mir. Mit vielen bunten Blumen. Ein Haus in Grün. In Grünen. What's that smell? Have you just bought some fresh flowers? No, it's my hairspray. Flame Hairspray contains active ingredients flowers from Scotland. Have you been to Scotland, Sally? No, but I feel like I have. Flame Hairspray containing active ingredients flowers of Scotland. Only available from Boots. Contains dandelion bottle, confessor, not to be used when consuming alcohol. If symptoms persist after 3 days, consult your GP. This does not affect your statutory rights. Terms and conditions apply. Stone Cold Steve Austin here to tell you, you better bring your ass down to the SAT in Montreal this Saturday to see my pal Oxygen Fat whoop some ass on stage at Toy Company. Oxygen Fat. Now, he ain't Bret the Hitman Hart or Shawn Michaels, but you can bet your bottom dollar his Nintendo DS will stomp a mud hole in your ass and walk it dry. Oxygen Fat. So come see Oxygen Fat perform this Saturday at the Toy Company Festival. Drink a few Steve Weisers and try to get yourself Montreal screwjobbed, if you know what I mean. Oxygen Fat. Always imitate it, but never duplicate it. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Always imitated, but never duplicated. Die Natur schafft es immer wieder, uns zu überraschen, zu beeindrucken und dass wir uns klein fühlen. Yeah, come on. Germany's Trash. Live, Monday to Friday, 9:30 a.m. GMT. Every week, live here. Only on Monday's Trash. Live from Glasgow. Your new community is here. Live. Perfection doesn't exist. But that's not quite true. Can't you see? there is one planet where every element has fallen into place perfectly. Planet Earth. From volcanoes to weather systems, ocean currents to the heat of the sun, these forces allowed life on Earth to flourish. How these diverse forces work together to keep our planet in perfect balance. To me. Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Wir entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Rund 12.000 Jahre war die Erde für uns Menschen ein wohlwollender Planet. Doch ob sie das bleibt oder noch vor den Augen unserer Kinder ihr freundliches Gesicht verliert, hängt davon ab, ob wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Damit sie sich auch weiter dreht und so. Magic Power. So, das ist da so die Industrie von mir, das Lagerindustrie. Da werden die Federn zuerst, also wird Federn gemacht. Jetzt gehen wir weiter aus in die große Industrie. Die große Industriehalle, da wird so das sind Äpfeln und Sachen. Dann so, gehen wir weiter aus. Das wird jetzt da. Das wird die Reifen und Ding. Industrie und so. Schalten wir die Maschinen. Schalten wir das wieder ab. Children dead from